Geiger und buntere Optik. Der Bomber, der Boss. Es ist Techno Wife, wo sogar Humpla da tanzt. Der Bill Style. Der Bomber, der Boss. Der Bill Style. Der Bill Style. Promo, aka Frontman unterhält seiner Skillet. Mit dem Track im Gepäck für alle Techno-Party jetzt. Infoline im Anschlag und verputzen wir auf dem Blickfeld. Verplant wäre das doch weg zu der Ruhe. Ich mache dich einmal im Monat zu verschiffen, bis man's Gesicht fällt. Bauernhof, Sonnenschuh, schau mal, wo die Musik ist. Techno oder Hip-Hop, Acid oder Mikros. Ich werde aber in einem Decker, wo ich die Kletter oder Pico. All you can eat, run und such, gibt's für Blattrack. Dumping by Sweet und Pocketbong im Backtrack. Von unserem Pico, Pumper der Boss, in der dunkleren Nacht. Da haben die leider Freitag zeigen und buntere Optik. Der Pumper der Boss, wenn die Techno-Vibes wo sogar Humplatter tanzt. Der Pumper der Boss, in der dunkleren Nacht. Da haben die leider Freitag zeigen und buntere Optik. Der Pumper der Boss, wenn die Techno-Vibes wo sogar Humplatter tanzt. Es gibt nicht mehr das Farbrum und sie lässt an der Mikro. Da kommt der Hoffmann-Effekt, geschenkt und seit dem EKA-Abend in die Tour zu vernichten. Da kommt der Hoffmann-Effekt, oder wie gerettet, kommt der Schoss-Effekt, wenn bei denen umeinander trennt. 170 BPM, fette Puppen und die Fans, und einfach nichts ist zu schäden, wegen der Doping und die Fans, mit der Chemie für der Gang. In der dunkleren Nacht, da haben die leider Freitag zeigen buntere Optik. Der Bomber der Boss, es ist der Bomber der Boss, in der dunkleren Nacht, da haben die leider Freitag zeigen buntere Optik. Der Bomber der Boss, es ist Techno Wives, wo sogar Humplatter tanzt. Bomber der Boss, in der dunkleren Nacht, da haben die leider Freitag zeigen buntere Optik. Der Bomber der Boss, es ist Techno Wives, wo sogar Platz eine Quasi an der tschechischen Grenze. Wir waren dort, wir waren Artists, wir waren endlich im Trend. Klar, dass wir Gas geben, wir eine S-Klasse Benz. Jetzt war Ork, jetzt war Wahnsinn, also check die Tendenz. Rolf, 17, 15, so eine Ehren war es nicht gegangen. Ich würde mir die selber aufbauen, aber aufregend war nicht schlafen. Dieser Life, die Stage ist unser Standort. Und nach jeder Party gibt's After Hour. Da haben wir's. In der Wohnung fuhren Haberer, vom Spezi fuhren Haberer, vom Spezi fuhren, Spezi fuhren, Spezi fuhren Haberer. Der Pumper, der Boss, in der dunkleren Nacht. Da haben die leider Freitag zeigen buntere Optik. Der Pumper, der Boss, es ist Techno Vibes, wo sogar Humplatter tanzt. Der Pumper, der Boss, in der dunkleren Nacht. Da haben die leider Freitag zeigen buntere Optik. Der Pumper, der Boss, es ist Techno Vibes, wo sogar Humplatter tanzt. In der dunkleren Nacht, da haben die leider Freitag zeigen buntere Optik. Der Bomber der Boss, es ist Techno Vibes, wo sogar Humplatter tanzt.